Erster Sohl ist tot. David kommt aus dem Krieg zurück. Er bleibt 2 Tage in Ziklag. Zweiter am dritten Tag kommt ein Mann aus Sauls Lager. Seine Kleider sind kaputt. Er hat Erde auf dem Kopf. Er verbeugt sich vor David. Dritter David fragt ihn, woher kommst du? Der Mann sagt, ich komme aus dem Lager von Israel. Vierter David fragt, was ist passiert? Der Mann sagt, viele Männer sind tot. Auch Saul und Jonathan sind tot. Fünfter David fragt den jungen Mann, woher weißt du das? Woher weißt du, dass Saul und Jonathan tot sind? Sechster der Mann sagt, ich war auf dem Berg Gilboa. Saul lehnte an seinem Speer. Feinde mit Wagen kamen näher. Siebter Saul sah mich und rief mich. Ich sagte, hier bin ich. Achter er fragte, wer bist du? Ich sagte, ich bin ein Amalekiter. Neunter er sagte, komm her und töte mich. Ich habe große Schmerzen, aber ich lebe noch. Zehnter ich ging zu ihm und tötete ihn. Er konnte nicht mehr leben. Ich nahm seine Krone und seinen Armreif. Hier sind sie für dich. Elfter David zerriss seine Kleider. Alle seine Männer machten das auch. Zwölfter sie waren sehr traurig und weinten. Sie aßen nichts bis zum Abend. Sie trauerten um Saul, Jonathan und das Volk. Dreizehnter David fragte den Mann, woher kommst du? Er sagte, ich bin der Sohn eines Fremden aus Amalek. Vierzehnter David fragte, warum hattest du keine Angst? Warum hast du den König Gottes getötet? Fünfzehnter David rief einen Soldaten. Er sagte, töte diesen Mann. Der Soldat tötete ihn. Sechzehnter David sagte, du bist selbst schuld. Du hast gesagt, ich habe den König Gottes getötet. Siebzehnter David schrieb ein trauriges Lied für Saul und Jonathan. Achtzehnter er sagte, die Leute in Juda sollen das Lied lernen. Es steht in einem Buch. Neunzehnter deine Helden sind tot, Israel. Sie liegen auf den Bergen. Die starken Männer sind gefallen. Zwanzigster erzählt es nicht in Gat. Sagt es nicht in Askalon. Die Feinde sollen sich nicht freuen. 21. Berge von Gilboa, es soll nicht regnen. Es soll kein Tau fallen. Dort wurde der Schild der Helden weggeworfen. 22. Jonathan war stark im Krieg. Saul kämpfte mit seinem Schwert. Sie waren immer erfolgreich. 23. Saul und Jonathan waren liebenswert. Sie waren im Leben und im Tod zusammen. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. 24. Frauen von Israel, weint um Saul. Er gab euch schöne rote Kleider. Er gab euch Schmuck aus Gold. 25. Die Helden sind im Krieg gefallen. Jonathan liegt tot auf den Bergen. 26. Ich bin sehr traurig wegen dir, mein Bruder Jonathan. Du warst mein bester Freund. Deine Liebe war wunderbar für mich. 27. Die Helden sind gefallen. Ihre Waffen sind kaputt.